Hier ist der Deutsche Rundfunk. Der Sender Graz überträgt aus der Montagehalle der Weißer Waggonfabrik zu Graz die 9. Großkundgebung des Führers und Reichskanzlers Adolf Hitler für die Volksabstimmung am 10. April. Das brausende Stimmen von 15.000 erwartungsfrohen Menschen füllt die Riesenhalle der Weißer Waggonfabrik in Graz, dringt durch unsere Mikrofone in den Äther und zu ihren Wohnungen und Versammlungsplätzen, meine deutschen Volksgenossen. Und Sie alle nehmen jetzt mit uns teil an der größten Kundgebung, die Graz je erlebt hat und die vor Wochen noch ein unerfüllbarer Wunschtraum schien. Der Führer, unser aller Führer, spricht in Graz und eröffnet damit die Reihe seiner Großkundgebungen auf österreichischem Boden. Nicht in einem Prunksaal vor wenigen Auserwählten spricht er, nein, er spricht zu den Tausenden hier an der Stätte der Arbeit. Diese riesenhafte, 150 Meter tiefe Montagehalle, die hat freilich lange nicht mehr das Lied der Arbeit vernommen. Es sind Jahre her, dass hier die Hämmer dröhnten, die Maschinen stampften, dass aus diesem Werk hier Eisenbahnwagen, Zugmaschinen, Dieselmotoren, Lastwagen hinausgingen in die Welt. Seit dem Jahre 1933 hat sich in dieser Halle keine Hand mehr gerührt. Der Niedergang der österreichischen Wirtschaft in der Systemzeit hat auch diese Stätte der Arbeit veröden, verstauben und verlodern lassen. Ja, und wer fragte danach, was aus den ehemals 4.000 Arbeitern der Weißer Waggonwerke werden sollte? Die Facharbeiter gingen ins Ausland. Die übrigen zum Stempeln, solange es noch etwas zu erstempeln gab, bis sie mit dem Kennzeichen ausgesteuert aus den Listen gestrichen und von Amts wegen einem kaum vorstellbaren Elend ausgeliefert wurden. Doch jetzt, meine Volksgenossen, erwacht diese Stätte des Niedergangs zu einem wunderbaren neuen Leben. Staub und Gerümpel sind weggefegt. Von den Eisenkonstruktionen des Hallendaches grüßen die blutroten Fahnen mit dem Hakenkreuz, die Fahnen Adolf Hitlers. Und auf den schnell zusammengezimmerten Holzbänken, da sitzen Arbeiter, deutsche Arbeiter der Steiermark, die alle bald wieder an tausenden Maschinen oder an Schreibtischen und Reißbrettern wirken und schaffen werden. Für Deutschland.